Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Monika Kalcic. Ein Bauernhof gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Die junge Christa lebt hier mit ihrer Familie. Der Nazi-Geigenbauer wirbt um sie. Doch Christa liebt den Partisanen Stefan. Eine lebensgefährliche Liebe, wie sich bald zeigen wird. Das Stück »Aller Seelen« von Werner Fritsch spielt zunächst auf dem Bauernhof eines kleinen österreichischen Dorfs nahe der slowenischen Grenze. Als Orte des Geschehens folgen ein Konzentrationslager in einem Steinbruch und ein weiterer Bauernhof. Die Handlung springt von 1943 über 1944 zu 1945, jeweils vom Totengedenktag aller Seelen des einen zu dem des nächsten Jahres. Erzählerisch verknüpft werden die Ausschnitte von der gealterten Christa, die sich an die folgenreichen Ereignisse erinnert, gespielt von der Doyenne des Wiener Burgtheaters Elisabeth Orth. Werner Fritsch, 1960 im bayerischen Waldsassen geboren, lebt als Schriftsteller und Hörspielautor in Berlin. 1987 erschien sein erster Roman Cherubim und seitdem zahlreiche Prosaarbeiten, Theaterstücke, Hörspiele und Filme. Aller Seelen wurde 2000 am Thalia Theater in Hamburg uraufgeführt und im selben Jahr im Surkamp Verlag herausgebracht. Werner Fritsch hat das Stück für den Hörfunk adaptiert. Aller Seelen, Hörspiel von Werner Fritsch. Musik Peter Keitzer, Regie Götz Fritsch. Die Brust ist immer noch ein Steinbruch. Und das Herz immer noch ein Wundloch, wo der Tod hat fest in der Faust seit einer Ewigkeit im Grund. Ob er es mir gar abdrucken tut? Und die Sterne alle, Vater? All die Sterne heißen Milchstrauße. Neulich der Fluss, voller Phosphor, hat gebrannt in der Nacht. War auch wie so eine Milchstrauße. Wie sind die Sterne Milch? Aber du bist da jetzt, Kind. Oder sehe ich nur mehr meine Toten? Immer wieder. Gib mir fein alles unter im Nebel. Wie lauter Sonnenblumen sind's, die Stern. Oder sind wir lauter Äpfel aus Gold. Und die Nacht ist ein ewig großer, schwarzer Baum. An einen Stern hinlangen, tue ich, wenn ich groß bin. Und ich reiß die Augen auf wieder. Aus Angst, die Sterne stürzen irgend mal herab auf mich und erschlagen alles. Die Sterne? Da wohnen die Toten. Und was tun die Toten? Die schauen auf uns. Bin ja schon so ewig oft dem Tod von der Schaufel gesprungen. Ewig oft. Im Krieg, im KZ und bei dem Raubmord am Wolfi. Selbmals. Was ist? Die Oma ist tot. Und die hat gesagt, alle müssen wir sterben. Wir zwei? Wir sterben nie. Und unsere Oma? Die ist tot. Und jetzt höre ich meinen toten Vater Lazarus wieder sagen, aber nicht zu meinem kleinen Bruder wie früher. Wir zwei, wir sterben nie. Nein, jetzt meinst mich, Vater. Jetzt schaust du mir ewig tief in die Augen, wo so sakrisch brennen tun. Und löst dich auf in Licht. Da war aber was mit der Oma. Was? War jetzt der Vater da? An meinem Bett? An meinem Totenbett? Ach, da ist er ja. Und mein Brüderlein ist... Aller Seelen, 1943. Und ist unter dem Sonnenblumen ausklopfen gewesen. Aller Heiligen auf aller Seelen, anno 43. Mein Brüder, mein Vater Lazarus, meine Mutter Anna und die Großtante Philomena und der Nachbar Erwin und ich. Was war mit der Mutter? Oh je, frag lieber nicht. Ich war an der Front. Grotze fix. Naja, es war ja ein so sakrischer Winter. Ja, Schnee, Schnee, Schnee. Wir machen direkt Tunnel vom Haus zum Saustall und vom Saustall zum Abort. Winter für Winter. Raus aus dem Sonnenblumenhaufen, Bub. Im Winter der ewige Schnee und im Sommer die ewigen Kreuzottern. Im vorigen Sommer habe ich mit meiner 08 von der Wehrmacht beim Misthaufen Stücke 10 in Fetzen geschossen. Aber deine Mutter hat ihnen immer Milch gegeben. Die waren zum Teil regelrecht wie Hausschlangen. Und ist immer ein Segen gewesen auf dem Haus. Wir haben ein Stück im Kornfeld nicht sehen können vor lauter Kreuzottern. Das hat mich so herausgezischt. Bei uns liegen sogar in der Schlafkammer alte Schlangen halt voller Zickzackmuster. Und ein Mords drum, gell, ist im August aufgeflogen aus der Lämmerwies. Eine Kreuzotter in den Krallen. Das tue ich im Sommer dann auch. Milch für die Schlangen hin. Milch? Zwetschgengeist musst du dann geben, Bub. Dann fangen sie original das Wahrsagen an. Kreuzottern-Latein. Wie aus der Pistole geschossen. Jetzt, wo die Oma nimmer ist. Ja, jetzt. Was war jetzt mit der Oma? Ach, lass die Toten ruhen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Jetzt kracht es gleich. Was war mit meiner Mutter? Grüße Teufel noch einmal. Stalingrad. Ewig Angst, dass ein Brief kommen tut mit einem schwarzen Rand. Jedes Muttergottesbild habe ich Angst gehabt, fällt herunter und bedeutet deinen Tod, Lazarus. Ja, ja. Mein Jüngster ist einmal ins Zimmer gekommen zu mir und nimmer umgekehrt. Hat mich sicherlich angeschaut und sich aufgelöst in Luft. Das war Allerheiligen 41. Zu dem Zeitpunkt ist er tödlich verwundet worden. Bauchschuss. Und in der Nacht auf aller Seelen Sturm. Traum des Jungen. Mein Brüderlein war ein Träumer vor dem Herrn, weil er niemand groß gehabt hat zum Reden in der Natur. Hat er geredet mit sich? Nein, ich rede nicht mit mir, ich spreche mit Gott. Hat er allweil gesagt. Ich bin die Weltkugel, die fliegt durch Düsternis. Und schlagst du in der Brust von einem Zornengel? Ich bin dein Gott, der aus dem Himmel fällt, Bub. Wer mir in die Augen schaut, wird blind. Oma, ich seh dich. Was war jetzt mit meiner Mutter? Wir waren ewig zerwirrt zu der Zeit. Der Krieg war auf einmal wie vergeigt. Ja, und Angst, dass die Partisanen kommen wegen dir. Teufel, Teufel. Krieg ich jetzt zu wissen, was mit meiner Mutter war oder nicht? Zum Teufel hinein! Ja, und wir haben, für den Fall, dass wer stirbt im Winter, seit einer Ewigkeit 2 Särge auf dem Dachboden. Ja, wir schon auch. Ja. Und in einem Sarg hat die Schwiegermutter selber allerweil ihr Dörrobst aufgehoben. Und wie sie stirbt, tun wir sie in den anderen. Die Tante Philomena betet jetzt jeden Tag Stücke 3 Rosenkranz für ihre Schwester. Und wie es Frühling wird, graben wir sie ein. Und denken uns nichts. Aber ich habe sie immer noch gesehen. Ja, wir essen Erdäpfelsuppen und der Bub sagt, die Oma ist da, die Oma ist da. Ja, das war was, du. Das ist uns ganz anders geworden. Ja, ja, die Oma war da, wie ich schon tot war. Ich hab's gesehen. Ganz aus Spinnenweben und die Augen blaugrüne Mistkäfer. Und weiter. Es wird April. Die Beerdigung ist schon wieder Wochen vorbei. Jetzt stinkt's so im Haus. Im Anfang habe ich gedacht, irgendwo eine tote Maus oder ein Ratzwo oder ein Oh, leck mich doch im Arsch. Ja, Lazarus. Das war was. Hat der Totengräber das Dörrobst wieder dürfen auferstehen lassen von den Toten? Vogelbeerschnaps her, Anna. Jo. Prost auf die Oma. Auf die Oma selig, Prost. Ewig Bratäpfel bereitet. Die geschälten Äpfel etwas aushöhlen, um für die Frühlung Platz für zu schaffen. Die Rosinen in den Rum einlegen, dann abtropfen mit 2 Drittel Mandelsplitter. Die geschälten Äpfel etwas aushöhlen. Das Ganze in einer gut gebutterten Auflaufform im heißen Ofen weichen. Für die Frühlung Platz zu schaffen. Sehr gut. Und auswendig kann ich auch noch kein Mampf, für die jetzt bald ums Haar gehört. Kannst das andere auch wie aus der Pistole geschossen? Geht Bratäpfelrezept im Brandreden. Gute Nacht, schöne Welt. Oh mein Gott, was soll ich machen? Ich habe halt Haushaltsprüfung. Was auch abgefragt wird, ist mein Kampf. Hör mich ab, Mutter. Da nimm's Buch. Indem wir uns immer wieder mit anderen Rassenpaaren erheben, wir wohl diese aus ihrem bisherigen Kulturniveau auf eine höhere Stufe sinken, aber von unserer eigenen Höhe für ewig herab. Sehr gut, bravo. Aha. Da ist ja eine Widmung drin. Mein Kampf für dich, Christa. Mit deutschem Gruß, dein Hartmut Geigenbauer. Das ist doch der von der Wehrmachtspatrouille. War alle bei aufgereizt bei uns. Nee. Mädel, ich sag's dir. Der ist doch sowieso verheiratet. Ich mach doch nicht dem sein Hur. Höchstens ein wenig eine gute Miene zum bösen Spiel. Du ja nicht. Da wär kein Segen drauf. Und auch der Stefan ist nix. Na, das wird uns fein ewig ins Unglück stürzen. Gib her mal. Kein Mampf. Übrigens hat auch diese Erziehung unter dem Gesichtspunkt der Rasse ihre letzte Vollendung im Heeresdienst dazu erhalten, wie dann überhaupt die Militärdienstzeit als Abschluss der normalen Erziehung des durchschnittlichen deutschen Mannes gelten soll. Hat er recht. Einen Dreck, oder? Warum bist du nicht mehr im Feld, Erwin? In meinem Hof. 2 Jahre Krieg sind dir genug, oder was? Ich hab einen Buben in Sewastopol, meinen Xaver. Den Jakob, den haben wir die Partisanenkrüppel auf meinem Hof erschossen. Und unser Jüngster ist geblieben in Stalingrad. Aber geh. Schau dir das Foto an, Christa. So schaut er jetzt aus, der Xaverl. Mhm. Und er tät sich mordsfreuen, wenn er wüsste, dass nach dem Endsieg so ein fesches Dirndl auf ihn warten tät. Nach dem Endsieg kommt der Tod sicher nicht zu ihr. Weil ob es überhaupt zu einem Endsieg kommen tut, steht in die Stern. Lazarus! Ja, mei. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Verzwickte Geschichte ist dir das schon. Muss ein Bauer zur Wehrmacht, putzt ihn die Partisanen weg. Und hilft einer den Partisanen, räuchert dich die Wehrmacht aus. Kruzifix. Ja, und du wanderst eiskalt ins KZ. Also ich, wenn ich mir sicher wäre. Ich sag's offen und ehrlich. Ich war mir sicher, wer die Sauhund unterstützt. Wir haben's den Hof ausgeräubert und den Buben erschossen. Der Jakob gerade auf Heimaturlaub gekommen, sieht, dass unser Hof plündert wird, klettert aufs Schuppendach und wird von irgendwo herabgeschossen wie ein Tauben. Ich hetze den Saukrüppeln jederzeit. Die SS auf dem Hals. Du bist halt ein eingefleischter Erwin. Ja, wer sein Fleisch und Blut opfert? Die hat mich durch den Krieg begleitet. Unter der Laterne steht ein junges Weib. Es haut die Hosen runter und macht die Beine breit. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Und denkt sich dabei, steht ich hier drin. Wie wäre das schöne einst Lehmerlein? Und ihr glaubt, der Krieg treibt das Schweinchen aus. Mutter war gegen unsere Heirat, bis in den Tod. Am Sterbebett hat sie gesagt, Mädel, ein Musikant macht dir nur in einer Tour Schand. Und recht hat sie gehabt. Dass dich nicht schämst, Lazarus. Also Tata. Ja. Wer so ein Zeug singt, der hat kein Glück. Der kommt nimmer heil zurück. Gerade deswegen. Die, wo das Winseln anfangen, Mama, Mama, wenn sie den Arsch zusammenkneifen, auf die ist auch geschissen. Und wie geht die Auffassung weiter von dem Lanzerlied? Nein, ich will's nicht mehr hören. Okay. Und ich hab immer geglaubt, wenn sie das Lied bringen im Volksempfänger, denkst du an mich? Denk ich doch. Deine kurzen Röckchen, deinen geilen Gang, deine festen Titten. Die Küsse stundenlang. Wie wird mir da die Pfeil bestehen, wenn du und ich nach Hause gehen? Ich und Lili Marleen. Ich und Lili Marleen. Von deinem Buben. Von deiner Tante. Oh, ja. Wo sich im Villacher Krankenhaus einen Wisch hat geben lassen, dass sie mit 70 noch Jungfrau ist. Ja. Und den Jungfernschein schwarz auf weiß unserem hochwürdigen Herrn Pfarrer vorgelegt. Versündig dich doch nicht. Bist doch mein lieber Lazarus, wie du immer an meinem Rockzipfel gehangen hast, wie wir ins Tal gegangen sind zur Kirchen beten und hinabwärts bereits den schmerzensreichen Rosenkranz gebetet. Und heraufwärts den glorreichen. Was ist da? Aufmachen! Wer da? Wer macht? Heil Hitler! Heil Hitler! Hitler. Name? Gruber! Erwin! Partisanen irgendwo gesehen, Kamerad. Moment, Kamerad. Warum kommt heute nicht der Stabsunteroffizier Geigenbauer zur Partisanenkontrolle? Ist bereits im Einsatz. Den Totengräber, den Kirchbaumer haben sie überfallen. Na. Diese Hundling. Und ausgeplündert. Sein Weib hat sich noch... Die Resel, genau. Ewig an ihn geklammert. Und ihn eiskalt weggerissen von ihr und auf die Sonnleiten zerrt und zu Tode gefoltert. Oh, Gottes Willen. Hat sich sein Grab graben müssen mit bloßen Händen. Die Sauhund, die räumt sie weg, reichert sie aus. Den Kirchbaumauerkreuz. Ja, ja, war halt voll für Führervolk und Vaterland. Und die sind totgegangen dafür. Und jetzt haben wir keinen Totengräber mehr. Die Partisanen sei. Was nach mir ging. So einer Chemiker KZ. Auf der Stelle kriegt so ein Kandidat die Kugel in den Kopf. Ist ja hochinteressant. Du bist mein Mann. Mein Kandidat. Weißt nicht auch noch, wo sich die Partisanen aufhalten? Auf der Höhe von der Koflerkirchen am Ende. So geht so wenigstens die Rede. Hochinteressant. Hi, habt ihr gerade Lesestunde gehabt, Leute? Was haben wir denn da? Mein Kampf. Hochinteressant. Auffressen. Niederknien und auffressen, Herr Grober. Der Erwin hat dir geschaut, wie vom Blitz gestreift. Wie er plötzlich kein Mampf fressen muss auf allen Vieren. Auf Befehl von der Wehrmacht. Aber wer war die Wehrmacht? Das habe ich spielen. Auffressen, sag ich. Ja. Da. Das ist doch deine Offenbarung. Da. Der Leib Christi. Friss. Jetzt schießt morgen das Scheißpapier gleich mit in aller Herrgottsfrühe. Für den Totengräber hat es keinen Morgenrot mehr gegeben. Der Kirchbaumer hat sein Hitlerbild fressen müssen samt Glasschen. Und hat die Kotze geblutet wie Sau. Und die Kirchbaumerin, die war doch genauso total führerfixiert. Die Therese hat das Gras ausgerissen und gefressen, wo der Führer drüber gegangen ist. Naja, der Überfall vom Partisanen Paul in Wehrmachtsuniform. Er hat's hineingehaut. Wir sind im Anfang alle drauf reingefallen. Und dann ist Gott sei Dank der Stefan aufgekreuzt. Der Partisan. Den Hofte lass mal in Frieden, Paul. Warum? Die Christa da, die gehört zu mir. So? Was? Was willst du mit deiner Hitlerfot? Die hat meinen Kampf unterm Kopf gekissen und jetzt bummst die Schwanzkontrolle. Hitlerfotkontrolle. Untersteh dich. Hast dir noch nicht den Schwanz verbrannt an ihr? Halt deine Leistungen im Zaum, du Sakra! Sag einmal, weißt du das nicht, dass die Deutschen den Partisanenliebchen Zeug spritzen, dass wir krepieren? Jetzt schaut er wie ein Schwalbe, wenn's blitzt, unser Steff. Christa, wir tanzen. Spür was, Lazarus. Na. Ja, Tata, spür halt. Spür was, Schwiegerpapa. Im Leben nicht. Spür was! Also gut. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich so aus. Lieb. Und alle Leute. Wohlbeerschnaps, Herr Frau. Mein Auftritt als Wehrmachtler war nicht vom Pappe, ha? Heiler! Wie ein Vogelbär. Wie der grobe Erwin. Mein Kampf hat richtig eine fressen müssen. Ja. Du Mann! Na, wart's nur. Heiler, Gruber! Gleich dir jetzt. Nicht, dass ich's mir noch anders überleg. Ich häng das Brot mit bald der Teufel holen. Das gibt morgen sicher braune Scheiße. Prost! Prost! Aber deine Lilli Marlene, da hat mir Sonnen klar überrissen, dass du keinen Deut hast vom richtigen Text, Kerl. War das nicht der richtige Text? Na. Vor der Laterne wird es langsam leer. Lilli wollt noch mal. Doch ich konnt nicht mehr, denn der wollte nicht mehr stehen, so mussten wir nach Hause gehen, ich und Lilli Marlene, ich und Lilli Das muss ich mir aufschreiben für den nächsten Überfall. Mir auch. Prost. Prost. Und alles hat sich aufgelöst in Wohlgefallen. Alle Heiligen auf aller Seelen, Anno 43. Aber das Erwachen dann, das war bös. Aufmachen! Oh, du Scheißen in die Hosen, werde ich ja wohl noch rein dürfen. Aufmachen! Komm oder? Schon! Komm ja schon, Luzi Sacker. Partisanenkontrolle. Uns wurde gemeldet, bei euch sind Partisanen. Bei uns ist niemand, Kamerad. Halt! Nicht gleich schießen, Männer. Was ist das da? Sonnenblumen. Trockene. Das ist eine Sauwirtschaft. Oh, wir haben gestern ein wenig gefeiert mit den Nachbarn beim Kähne ausklopfen. Gefeiert an aller Seelen. Sauber, sag ich. Es ist so über uns gekommen, mitten über dem Sonnenblumen ausklopfen. Es war einfach eine spaßige Runde. Außerdem bin ich ja bei der Wehrmacht. Heimaturlaub. Aber das wissen Sie doch, Stabsunteroffizier Geigenbauer. Urlaubsschein. Augenblick. Bitte. Wer wohnt alles hier? Meine Frau, meine Tochter, meine Tante, mein Sohn. Aber das wissen Sie doch, Geigenbauer. Stabsunteroffizier Geigenbauer. Bitteschön. Sollen sich alle einfinden. Und so sakrisch geschwind wie der Wind. Anna, Tante, Christa, Bub. Aber Sie sind doch schon öfter... Stimmt! Sonst sprechen die Maschinenpistolen. Anzeige liegt vor. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Hey, Hexe! Sind das alle, die hier leben? Weil, wenn wir noch wen finden, der lebt nimmer lang. Nein. Wir sind wir alle. Wirklich alle. Wenn ich noch wen finde, der wird erschossen. Und euer Vater dazu. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist wirklich niemand mehr im Haus. Da! Hexensabbruch hat. Ja, und die ist nicht schade. Also, ich frage zum letzten Mal, Leute. Wenn ich noch wen finde, den lege ich um. Und euren Vater dazu. Ich darf es nicht sagen, aber... Wo? Zeig's mir. Obergefreiter Dornbirn, Sie halten die anderen hier im Schach. Ich nenne den Alten und den Jungen. Nein! Ich hab geschrien. Wie ein Kalb, wo's mit dem Schlachtermesser nicht gleich treffen tust ins Herz. Der Vater. Tot? Durch ein Versehen. Und der Geliebte... Wo ist mein Mann? Ich stehe in der Räucherkammer und auf einmal springt mir der Partisan hier ins Kreuz, das Schwein. Ich drehe mich um und mähe blindlings alles nieder. Dabei erwische ich den Vater von meiner Angebeteten. Statt dich, du Sauhund! Wo sind die anderen Partisanen, Kerl? Kein Wort kriegst du außer von mir. Lass ihn in Frieden! Als deutscher Krieger blitzt einer ab bei der Christa. Und als Partisanenkrüppel erobert er sie im Sturm. Alles klar. Alles sonnenklar, Christa. Deswegen war mein Kampf für die Katz bei dir. Na, wart nur, Früchterl. Der Stefan also. Der Stepfan Kaiser. Jetzt prügel ich erstmal die Wahrheit aus deinem Gspusi. Hm? Ah! Wo sind die anderen Partisanen, Kerl? Wo sind die anderen? Kannst ernst ruhig. Lass ihn in Frieden! Ich schlag dich auch liebend gern vor den Augen deiner Braut zu Tod. Wo ist das Partisanennest? Tada! Kinder kriegst du gleich keine mehr zusammen. Saukerl. So, wo ist das Partisanennest? Auf der Kuppel! In dem Augenblick, da wenn ich ein Messer gehabt hätte, ich hätte mir glatt die Zungen abgeschnitten. Mehr Stern, ich dich grüße, o Maria, hilf, Gottes Mutter süße, o Maria, hilf. Aber meinen Meerstern, mein Stefan, meine ich, ja, den habe ich gerettet. Fürs Erst. Aller Seelen, 1944, Steinbruch. Alle, außer den Buben, sind wir gekommen ins KZ. Die Mutter, die Tante Philomena, ich. In den Steinbruch. Der Stefan sowieso, als ein Partisan. Der Geigenbauer, der hat dir gegeifert direkt vor Eifersucht. Nur blindling so hineingedroschen zwischen die Beine vom Stefan. Und mein Geliebten zu einem zeugungsunfähigen Grübel. Zur Haut. Alle Augenblick sind Stein gesprengt worden im Steinbruch. Wir haben es aufgraben müssen. Na, ewig schwer. Aus voller Brust geschmettert, Steinbruchkommando. Freut euch des Lebens. Freut euch des Lebens, solange noch das Ländchen blüht. Etwas mehr Freud, wenn ich bitten darf. Und oft ist schon eine neue Lawine herausgesprengt worden. Und die Steine sind herabgedonnert auf uns. Totenkommando, Divos, der Batzt hat auf einen Haufen. Der Rest, Steine aufnehmen und wieder den Berg hoch. Aber mit ein wenig mehr Schwung. Und du kommst jetzt mal mit Christa Herzi. Christas Hochzeit, ein Traum. Aller Heiligen auf aller Seelen 44. hat mir im KZ meine Hochzeit träumt mit dem Stefan. Alle waren wieder da. Auch mein toter Vater. Lazarus, wie ist es dort, wo du warst? War ich fort? Schön, dass du wieder unter uns bist, Lazarus. Das Leid um dich hat mir die Augen ausgebrannt. Meine Pupillen sind düster geworden und geschrumpft wie Trockenpflaumen. Du hast allweil gleich geweint. Das hat mir ins Herz hinein wehgetan. Es ist wie ein kalter Wind kommen, Tata. Wie du weg warst. Wie wenn durch ein Loch eine ewige Kälte käme. Aus dem Kosmos. Du hast das irgendwie ferngehalten. Von uns Kindern. Wo du warst. Wo du warst, da war nur Wärme. Da war nur Wärme. Und mit dir und mit der Mutter, war alles weh weg. Alles weh weg. Die Liebe verstehe ich erst jetzt, durch deinen Tod. Im Schatten von Trauerweiden steht unser Leben. Im Schutz von Engelflügeln. Christa, Stefan, meinen Segen habt ihr. Alles ist dieser Tanz. Wir dürfen keinen auslassen. Solang der Tag im Verwehen ist, und die Schatten weichen, setze mich wie ein Siegel dir auf das Herz. Denn gewaltig wie der Tod ist die Liebe. Na komm, mein Stern, Stefan. Komm, mein Stern. Komm nach Bethlehem. Stefan, komm nach Bethlehem. Ich war ja Jahre in kein Bett, Christa. Und ewig oft festgefroren in aller Frühe als Partisan. Die Knochen haben mir geklirrt vor Frost. Einmal sind wir durch den Schnee geirrt. Und auf einmal Lichter in ewiger Ferne. Und die gehen immer wieder, die gehen immer weiter weg. Und waren keine Lichter. Was? Das waren Wolfsaugen. Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt vorbei. Meine Brust ist ein Steinbruch. In deinen Augen ist wie im Meer untergehen. Siehst du die Ringe? Jetzt und in der Ewigkeit? Ich stehe ewig auf die Christa. In essigsauer Tonerden noch ist ein Engel das Flammenschwert in der Brotzen. Ich wette, wenn du stirbst, steht der Schwarze am Totenbett. Hochwürden? Du? Wie Brocken gefrorener Graberde lastet mir der Sargdeckel der Schuld auf der Brust. Was hast du gesehen, Hochwürden? Ich war eingeschlafen auf dem Kanapee. Plötzlich Partisanen in meiner Kammer. Einer zerrte mich zum Fenster. Was hast du gesehen, Hochwürden? Partisanen überfallen den Hof meines Nachbarn Erwin. Blut von Mensch oder Tier auf dem Stein. Wehgeschrei der Weiber. Ich sah Josefa, die Nachbarin. Was hast du gesehen, Hochwürden? Ich sah auf dem Dach der Scheune die Militärpistole im Anschlag Jakob, den aus dem Krieg beurlaubten Sohn des Nachbarn. Der Partisan riss meinen Kopf am Haar hoch. Er gab mir ein Gewehr. »Schieß, Hochwürden!« Ich schwitze Blut, der Kot und schieße. Der Sohn fällt tot in den Hof. »Was hast du gesehen, Hochwürden?« »Ich habe nichts gesehen. Der Mann zertrampelte mein Augenglas. Ich sah die Hand, die getötet hatte. Nicht mehr.« Alles gut. Alles gut, Hochwürden. Ja, ho, ho, ho, ho, ho. Himmel muss die Teufel mitnehmen, denn im Himmel ist's kalt, weil der Schnee ab hinfällt. Aber wieder gibt's ja da noch Weder, aber einschlagen darf's nicht. Steig ein über ein Fenster, aber ruppeln darf's nicht. Lazarus, gib mir Flügel. Du, das ist alles nur ein Traum, im Totenschädel von der Ewigkeit. Zu hoch für mich, Lazarus. Zur Beerdigung Jakobs, des Sohnes, geholt, durch mich geopfert, gleich Isaak im Angesicht des Gottes von Abraham, zerfielen mir die Totengebete im Mund zu Moder und Staub. Und noch jetzt liegt mir wie Kalk der Aschengeruch des Todes auf der Zunge. Die schwieg, bis sie jetzt ein Engel erlöst aus der Vision vom Krieg. Ja, das Paradies ist jetzt nirgends mehr außer in mir, Stefan. Ewig tief in mir, dein Stachel. Tod. Jetzt kannst du kommen. Ewig schade, dass die Hochzeit unter uns Sternen steht. Solange der Tag im Verwehen ist und die Schatten weichen, setze mich wie ein Siegel dir auf das Herz. Denn gewaltig wie der Tod ist die Liebe. Ich hab dich aus den Augen der Steine gebracht, die aus dem Himmel fallen. Aber jetzt will ich dich endlich. Mich zerreißt's schier. Nie im Leben. Ich hab Macht über Leben und Tod. Über den Tod vielleicht, aber über das Leben nicht. Das werden wir gleich sehen. Kapo Grüner zu mir. Zu Befehl. Stabsunteroffizier Gengbauer. Bringen Sie den Häftling Kaiser aus dem Steinbruch. Zu Befehl. Siehst du, so bin ich. Die Liebenswürdigkeit in Person. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Wie wir zwei? Nein, wie ihr zwei. Ich bring euch weg vom Steinbruch. Dein Stefan Schaschlik lasse ich wieder zusammenflicken. Und ich tue ihn Hirn hin, Hirn her, in die Küche. Dann hast du einen Original-Küchenbullen, der dir nicht nur unten ein Stück Fleisch hineinstopft, sondern auch oben eins. Und dich, dich tue ich ins Ballettbataillon vom Kommandanten. Können die in aller Seelenruhe Hochzeit halten. Ich will nur das Recht der ersten Nacht. Jetzt. Nicht jetzt und nicht am jüngsten Tag. Wenn dein Kaiser am Leben bleiben soll? Ich bin tot. Nein, ein Leichenschänder bin ich nicht. Drum, jetzt gleich. Komm. Ein wenig Leben muss jetzt ins Spiel kommen. Wer da? Der Häftling Kaiser. Ah, das ist ja der Kaiserbert mit AI. Ich bin doch stillschweigend davon ausgegangen, du weißt, dass ich den Kaiser Stefan mit AY gemeint habe. Schwein. Siehst du, da hörst du, was du mit deiner Dummheit angerichtet hast, Grüner. Von Stund an trittst du selber ins Glied der Steinbruchtruppe ein. Marsch. Aber sie... Sonst. Zu Befehl. Du Drecksau. Ach, das tut mir aufrichtig leid. Aufrichtig. Kopf hoch, Christa. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ja, wie durch Wunder war der Stefan noch am Leben. Aber die Geschichte mit der Erdbeermarmelade. Du guter himmlischer Gott. Suppenempfang! Geigenbauer, die Stunde der Rache kommt. Küche! Einen Krug Erdbeermarmelade! Und die Marmelade dem Kaiser, unserem neuen Küchenbullen, jetzt schön über seinen blöden Kopf geschüttet. Auf deine Krone, Kaiser! Alle auf die Knie vor unserem Kaiser. Gott segne Franz den Kaiser. Mitsingen, alle. Und jetzt Schleck. Ja, jetzt darf's schlecken, Kaiser. Ja, und wer von euch auch Erdbeermarmelade will. Weg, verfressene Brut! Ihr fresst ja schon sein Fleisch und Blut! Weg, sage ich, weg! Oh je. Christian, schau. Lieber reiß ich mir die Augen aus. Ruhig Blut, Christian. Ruhig Blut. Dein Stefan ist nur noch ein Skelett. Nein. Ja, derweil wollte ich es pfeilgrad für dich, Christa, ewig gut meinen. Ewig Erdbeermarmelade geopfert. Stefan. Stefan, schau mich noch einmal an. Augen hat er keine mehr, Christa. Für dich. Aber ich hätte welche für dich. Geh her. Komm mit mir. Ich bin dein Trostpreis. Die Nachspeis. Ja, Schatzi. Ah, da, schau her. Wie ich da bluten tue. Da. Da. Spaß, Christa. Spaß ist nur Erdbeermarmelade. Ja, und jetzt darfst du dir abher schlecken. Ja, schön schlecken. Schön, schön. Oh ja, brav. Brav. Ja. Schritt tut sau weh. Jedes Bücken. Ich könnte ja nur greinen. Ewig weh Ding, alleweil im Schritt. Auf Schritt und Tritt. Christa, ich verfluche dich. Na, der hat seinen Denkzettel gekriegt, der Geigenbauer. Und dann haben die Nazi-Helden die Toten original wieder ausgraben müssen. Früher wurden wir von der Pest heimgesucht. Jetzt war es die braune Pest. Was sie angerichtet hat, sehen wir hier. Die Männer sind gut 18 Tage tot. Unser Eins muss die ausgraben, die Toten. So schaut sie aus, die Gerechtigkeit der Amerikaner. Wo jedes Schwein weiß, dass die Toten umkommen sind durch die Leute ringsherum. Die Feuerwehr, der Volkssturm. Alle haben die ausgerissenen Häftlinge zur Strecke gebracht. Niemand hat das befohlen. Dem hier hat eindeutig eine Schrotflinte in den Schädel in Fetzen geschossen. Und dem hier hat einer mit der Axt Kerben in die Visagen geschlagen. Und dem hat einer sogar das Geschlecht wegrasiert. Mit was weiß der Teufel? Einer Schaufel am End. Der Huberbauer hat einem, wo Futterrüben aus seiner Futterkrippen gefressen hat, mit dem Krötenstecher den Hals aufgeschlitzt. Und die Huberbäuerin hat ihm mit dem Milchschemel den Schädel zu Trümmer gedroschen. Überall, wo man auf sie getroffen ist, hat man sie über den Haufen geschossen. Hat man ihnen mit der Schaufel das Hirn herausgehaut. Nicht etwa im KZ. Im Keller. In der Küche. In der Kirche. Der Paul hat sich in einer Gruft versteckt und ist entdeckt worden beim Friedhofsrundgang und abgeknallt auf geweihtem Erdreich. Die Toten habe ich nicht auf dem Gewissen. Das war das deutsche Volk selber. Und jetzt muss ich den Toten das Gesicht waschen. Das soll Gerechtigkeit sein. Ob ich mein Weib und meinen Bub noch einmal sehe? Christa. Christa. Du musst vor Gericht aussagen für mich. Wenn die Ratten ans Ruder kommen, so sinkt das Schiff des Staates. Und es richten sich unsere Herzen wie Kompassnadeln vom Magneten überwältigt in Richtung Hölle. Mein Brüderl war untergekommen bei einem, wo sie den Arm weggeschossen haben im Krieg. Der war allein auf seinem Einödhof. Nichts ringsherum wie Wald, wie Wiesen, wie Weiher. Und ist gewesen ein guter Kerl. Fleißig, der Wolfi. War wie ein Vater zu meinem Bruder. Als wir ausgekommen sind aus dem KZ, bin ich auch auf den Hof. Und der Wolfi hat mich nicht nur nicht auffliegen lassen, obwohl sie ihn bedrängt haben, auf Teufel komm raus. Nein, der Wolfi hat mich sogar gefragt. Alle Seelen, 1945. Und der große Fisch? Das ist ein Hecht. Ein Elendshecht, ein Teufelshecht, hat die gesamte Karpfenbrut im Bauch. Ich habe auch einen Fisch gefangen. Das ist kein Fisch. Das ist ein Stein. Das ist kein Stein. Das ist ein Stern. Ich habe einen Stern gesehen im Teich. Ja, Stern sind im Teich. Und der liebe Gott? Der ist im Himmel. Und fällt irgendwann mal ein Stern aus dem Himmel? Ein Stern nicht. Allenfalls ein Stein. Vater, Vater! Endlich sagst Vater zu mir, Bub. Bist doch wie mein eigen Fleisch und Blut, seit sie deinen Vater erschossen haben. Wie ich den Stein in Stücklein zerschlagen habe? Da ist ein Funken rausgesprungen. Ist das der liebe Gott gewesen? Wo denkst du gleich wieder hin, Bub? Funken im Stein. Wolfi, bist ein guter Vater für meinen kleinen Bruder. Und wäre ich nicht auch ein guter Mann für dich? Der Bub hat einen Strauß Sonnenblumen aufgestellt, Wolfi. Zu aller Seelen. Da war doch das Unglück mit dem Vater. Heute schlafst du allein. Ewig schade, wenn du nur immer bei mir schlafen tust. Na, dafür hast du jetzt ein eigenes Bett und jetzt... Aber kannst du nicht heute noch ein einziges Mal bei mir schlafen? Ein einziges Mal nur mehr. Ich schwöre auf Ehre. Nein, heute nicht. Aber beten tun wir noch zusammen. Ich komm. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließ die müden Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über mein Bettlein sein. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließ die müden Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettlein sein. Und wie ist es, Bub? Willst du ein Geschwister? Oh ja! Na dann, geh jetzt wieder, Bub. Und mach die Tür zu. Nicht so grob, Wolfi. Ich bin total ausgehungert nach dir. Ich hab dir zugeschaut beim Melken. Wie du den Schwanz weggebunden hast von der Schecke. Mit deinem Strumpfband. Am linken Hinterhaxen am Kotkarostigen hast du ihn festbunden. Die Schecke hat ihm ja alle ins Gesicht geschlagen. Saubere Griffel, Christa. Vor jedem Strahl aus den Zitzen in den Mehlkübel zaubern. Wie so ein weißer Blitz. Wie so ein Stier. Kein Wunder, dass die Milch jetzt ganz anders schaumt. In der Ukraine. Im Krieg. Ach, der Krieg, der Krieg. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur. Die Köpfe und die Sonnenblumen, die richten sich immer nach der Sonne. Da siehst du's. Ist fein, als ob mit jedem Stoß der Leben Zeugen tut. Ein toter Zeuge. ins Zimmer kommt. Und mir ist es fein genauso gegangen. Ich bin so ewig verbunden gewesen mit dem Wolfe in dem Augenblick, in dem Zustand, ich habe alle meine Toten gesehen. Mein Vater, mein Stefan, die Mutter, sogar den Partisanen Paul und die Tante Philomena, wo ich im KZ nicht einmal gesehen habe mehr. Die Toten. Erdbeermarmelade. Bei dem Wort Marmelade musste ich als Bub immer an meine Mama denken. Und war mein Tod, diese Süße. Erdbeermarmelade. Der Milan und ich, uns auf einem Friedhof versteckt. Ein Grab ausgehöhlt und gehaust darin. Tag um Tag ist ein Holzmutterl gekommen ans Grab, mit Blumen im Korb, wo Essen war für uns. Wir nachts heraus und ein, zwei deutschen Soldaten die Gurgel durch. Der Milan hat nur rechtzeitig Lunte gerochen und wir sind abgezogen. Weil ein Lanzer hat es spitz gekriegt gehabt und eine Handgranate hineinkaut in unser Grab. Mein Lazarusl, weißt du noch? Im Kirchturm, wo dann irgendwann versunken ist, samt Dorf im Stausee. Da war es ja so sauheiß damals. Und ich gegen die große Glocken mich gelehnt. Ich hab geglaubt, ich träum. Das tust ja auch, du Tor, du. Und ausgerechnet mich. Hartmut Geigenbauer. Stabsunteroffizier im Großdeutschen Heer. Haben's standrechtlich erschossen. Ehrlos. Keine Kultur, die Elends-Ami. Ausgerechnet mich. Und ich weiß, was es heißt, den Tod geben. Die Welt durch eine Kugel auslöschen. Im Kopf die Kimme, das Korn vor Augen. Es zittert, wer das Schussloch ins Herz setzen muss. Voll Blut wird der Granit weich und durchlässig, wie ein Brotlaib im Wasser. Im Augenblick des Todes steht alles in so einer Glut, dass alles leuchten tut, wie im Augenblick zuvor vom Herrgott erst erschaffen. Jeglicher Gegenstand durch das Licht Gottes, wo wie der Blitz trifft ins Herz. Dein Opfer bin ich, Licht im Weizengelb, im Holundergrün, gegen Granitrücken und im Purpur von Disteln. Wie lang war ich doch blind für dich, Licht. Und wie ewig hat's dauert, bis ich rein bin für dich, Licht. Mach ruhig weiter, Kerl. Ich lass dich kommen. Und dann blase ich dich ins Jenseits mit der 08 und der Wehrmacht. Du warst doch bei der Wehrmacht. Weitermachen, sonst kracht's augenblicklich. Wir rotten euch Nazi-Brot aus. Das ist kein Nazi. War er bei der Wehrmacht oder war er nicht bei der Wehrmacht? Nein, Grüner, nein. O Sacra Christa, wir tun es für deinen Stefan, für deinen Vater, für deine Mutter, für deine Tante. Aber nicht den Wolfi. Der ist wie ein Vater gewesen zu meinem kleinen Bruder. Und zu dir? Zu mir ist er auch gut. Ist er wirklich gut? Weitermachen, Mann. Geh, hol's den Buben rein. Tut mir so leid, Christa. Auf Ehre, ich schwöre, aber der Bub kann uns ins Messer liefern. Der Bub ist die einzige Hoffnung überhaupt. Vielleicht wird die nächste Generation anders. Alle müsst ihr dran glauben, Teufelsbrot. Die Pest wird sich weiter vererben. Da kann unser eins Gift draufnehmen. Und du, Christa, musst auch dran glauben. Bist ja jetzt wieder ein Hitlerloch geworden. Verrat an Stefan, Verrat am Partisanengeist. Der schießt mich. Aber lass die anderen zwei. Ich bin schon 1000 Tode gestorben, aber 1000. Alle werden dran glauben. Nein! Nicht vor den Augen vom Kind! Warte. Nicht vor den Augen! Nein! Nein! Bei mir hat dem eiskalten Grüner doch die Hand zittert, wo er schon vor dem KZ ein Krimineller war und es ruckzuck zum Kapo gebracht hat. Und dann, nach der Sauerei mit dem Stefan, zurückgestuft. Und dann, kaum in Freiheit, wieder auf Raub aus und auf Rache. Mit einer Grünwinkelrotte aus dem KZ alleinstehende Bauernhöfe überfallen, ausgeraubt, die Leute erschossen. Doch bei mir hat dem Sauhund die Hand zittert, wie er mir die Kugel gegeben hat. Irgendwie bin ich durchgekommen. Irgendwie bin ich wieder geworden. Und nicht nur ich, auch das in mir, das Leben. Auch du, Kind? Oder bringe ich dich jetzt erst auf die Welt? Druckenkrista! Ist es etwa tot? Druckenkrista! Ist es etwa tot? Jetzt! Vater, Mutter, Bruder, Stefan, Wolfi, Tante. Auf welchen von die Sternen seid ihr jetzt, meine lieben Toten? Und auf welchem Stern? Auf welchem Stern bin ich dann? Aller Seelen, Hörspiel von Werner Fritsch. Die alte Christa, Elisabeth Ort, die junge Christa, Jaschka Lemmert, Lazarus, Cornelius Obonia, Geigenbauer, Markus Hering. In weiteren Rollen Horst Eder, Regina Fritsch, Thomas Frank, Wolfgang Hübsch, Elfriede Irral, Harald Krasnitzer, Karl Ferdinand Kratzel, Matthias Mamedow und Wenzel Wotawa. Tongestaltung Elmar Peinelt, Christoph Koridek und Martin Leitner. Hospitanz David Winkler-Ebner, Regieassistenz Julia Herzog, Akkordeon Stefan Sterzinger, Geige Toni Burger, Musik Peter Keitzer, Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2014.